Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe des libertären Podcasts vom anarchistischen Radio Berlin. Gemeinsam schauen wir zurück auf den Januar 2025 und diesmal sogar noch etwas weiter. Neben den News haben wir ein Interview mit dem EA Berlin für euch. Und wir haben gemeinsam mit anderen Antifaschistinnen die Proteste gegen die Nazi-Demo in Friedrichshain im Dezember letzten Jahres Revue passieren lassen. Bevor es aber losgeht, muss ich noch ein paar Dinge loswerden. Erstens, wir freuen uns über Feedback und wir suchen Verstärkung. Meldet euch per Mail an aradio-berlin@riser.net oder auf Mastodon unter aradio-berlin. Zweitens, wir sind live im Radio. Das nächste Mal am 19. Februar von 21 bis 22 Uhr auf 88,4 MHz in Berlin und 90,7 MHz in Potsdam. Drittens, wir feiern! Am 8. Februar gibt's unsere großartige A-Radio-Karaoke-Party im Fischladen. Los geht's um 21 Uhr, also kommt alle! Hallo und willkommen zu den News. Zeit Online titelt: Der Geist ist aus der Flasche. Ja, wir leben in so einem Land und mit so einem System. Da kann man sich als vorgebliche VertreterInnen der Bevölkerung feierlich hinsetzen und so tun, als würde man der Opfer von Auschwitz gedenken und noch während derselben Sitzung eine brauntriefende Resolution beschließen. Wenn es hier heute eine solche Mehrheit gegeben hat, dann bedauere ich das. Was? Wie war das? Ich unterbreite Ihnen aber für den kommenden... Ruhe bitte. Ach, halt einfach die Klappe. Ist ja unerträglich. Dieses Jahr kommt mit The Alabama Solution eine neue Doku in die Kinos, die sich 2 Stunden lang dem Thema der zwangsweisen Arbeit in US-amerikanischen Gefängnissen widmet. Das Neighborhood Anarchist Collective aus Oregon beschreibt die Ursprünge dieses Systems wie folgt. Gefangenenarbeit ist legalisierte Sklaverei. Zwar wurde die Sklaverei in den Vereinigten Staaten 1865 technisch gesehen abgeschafft, doch durch ein Schlupfloch im 13. Zusatzartikel konnte sie als Strafe für Verbrechen fortgesetzt werden. Es überrascht nicht, dass sich die Unternehmen in den letzten 150 Jahren für eine immer weiter gefasste Definition von Verbrechen eingesetzt haben. Entsprechend wurde das Modell systematisiert und in eine konkrete Form gegossen. Nach dem Bürgerkrieg wurde ein System der Vermietung von Gefangenen eingeführt, um die Tradition der Sklaverei fortzusetzen. Freigelassene Sklaven wurden der Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen oder kleinerer Diebstähle beschuldigt, die fast nie bewiesen wurden, und wurden dann zum Baumwollpflücken, zur Arbeit in Minen und zum Bau von Eisenbahnen vermietet. Von 1870 bis 1910 waren im Bundesstaat Georgia 88% der vermieteten Gefangenen POC. In Alabama waren 93% der vermieteten Bergarbeiter POC. In Mississippi ersetzte eine riesige Gefängnisfarm, die den alten Sklavenplantagen ähnelte, das System der Vermietung von Sträflingen. Die berüchtigte Parchment-Plantage existierte bis 1972. Zur heutigen Situation in Alabama schreibt der Guardian: Trotz bundesstaatlicher Forderungen nach einer Gefängnisreform sind die Gefängnisse derzeit zu 200% ausgelastet und verfügen nur über ein Drittel des erforderlichen Personals. Die Gefängnisse des Bundesstaates weisen landesweit die höchste Rate an Morden, Drogenabhängigkeit und Todesfällen auf. Und dann kommt die Sklavenarbeit obendrauf. Einfach nur unmenschlich. Am 20. Januar war auf Indymedia Folgendes zu lesen. Als einige gesuchte AntifaschistInnen haben wir uns heute an verschiedenen Orten in Deutschland unseren Verfahren gestellt. Eine Person des Budapest Antifascist Solidarity Committee, BASC, ordnet das bei Radio Blau so ein. Sie sind beschuldigt im Budapest-Komplex. Da kam es rund um den Tag der Ehre im Februar 2023 zu Angriffen auf Neonazis und FaschistInnen. Ein paar von ihnen sind auch vorher schon in Haft gewesen. Einige haben sich heute eben den Ermittlungsbehörden gestellt. Andere sind weiterhin untergetaucht. Bei Anarchist Black Cross Dresden lesen wir mehr zum Kontext. Hintergrund war eine der wichtigsten Neonazi-Veranstaltungen in Europa, bei der jedes Jahr die Waffen-SS und die Wehrmacht verherrlicht werden. Sowohl die ungarischen als auch die deutschen Behörden haben inzwischen Ermittlungsverfahren eingeleitet. Den Angeklagten werden gefährliche Körperverletzung und, wie im Antifa-Ost-Verfahren, Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Doch nicht nur die konkret Verfolgten sind betroffen. Weiter heißt es bei ABC Dresden. Neben der politischen Agitation und der öffentlichen Jagd waren Familie, Freunde und AktivistInnen rund um die Gesuchten in den letzten 2 Jahren massiver Repression ausgesetzt. Dazu gehörten über 20 Hausdurchsuchungen und SEK-Einsätze, Observationen, Abhörmaßnahmen, Rekrutierungsversuche. Was passiert denn nun mit den 7 Personen, die sich gestellt haben? Werden sie, wie zuvor Maja, nach Ungarn ausgeliefert? Das BASK sagte Radio Blau Folgendes. Italien schauen, da wurde jetzt 2-mal ein Auslieferungsersuchen nach Ungarn versagt, aufgrund der Bedingungen, die dort in den Knästen vorherrschen, auch aufgrund eines nicht zu erwartenden fairen Prozesses dort, der in Frage gestellt wird. Gleiches ist in der letzten Woche im Fall Gino passiert in Frankreich. Auch dort haben die Gerichte sich nochmal angefordert, weitere Informationen zu bekommen. Wir haben jetzt 2 EU-Staaten, die festgestellt haben, dass es menschenunwürdige Bedingungen oder zumindest fragwürdige Bedingungen vor Gericht in Ungarn gibt. Einem syrischen Genossen ohne deutsche Staatsbürgerschaft, der zu den 7 Aufgetauchten gehört, droht allerdings ganz klar die Auslieferung nach Ungarn. Kurz vor Redaktionsschluss gab es noch die Meldung, dass ein Gericht verfügt hat, dass Johann G. aus dem Antifa-Ost-Verfahren nicht ausgeliefert wird. Immerhin eine gute Nachricht in diesem Zusammenhang. Zum Schluss eine weitere vergleichsweise gute Nachricht. Leonard Peltier, der als der am längsten inhaftierte politische Gefangene der USA gilt, kommt endlich raus. Zumindest aus dem Gefängnis. Auf Indymedia lesen wir dazu. Seit rund 50 Jahren sitzt der indigene Gefangene Leonard Peltier im Knast. Nun gab es als eine der letzten Amtshandlungen von US-Präsident Biden eine Entscheidung. Wie in den US-Medien zu lesen, hat Biden die lebenslange Haftstrafe in Hausarrest umgewandelt. Auch dagegen ist noch zu protestieren, denn es handelt sich bei der Verurteilung um ein Fehlurteil. Aber zumindest kommt Leonard Peltier endlich aus dem Knast raus. Am 18. Februar ist es dann soweit. Wir freuen uns trotzdem. Achtung, Achtung! Achtung! Falls ihr Zeugen von Polizeiübergriffen oder Festnahmen werdet, meldet euch bitte beim Berliner Ermittlungsausschuss unter der Nummer 69 und 5x die 2. Sagt ihnen die Namen der Festgenommenen. Dort sitzen Leute, die sich um Anwälte kümmern, um den Betroffenen schnellstmöglich zu helfen. Hier nochmal die Nummer 69 und 5x die 2. Der Ermittlungsausschuss. 69 und 5x die 2. Vielleicht habt ihr diesen Jingle schon mal gehört. Er gehört, wie ihr ja gehört habt, zum Ermittlungsausschuss Berlin. Und da jede Revolution nur so gut ist wie ihre Antirepressionsarbeit, haben wir mit unseren Freundinnen vom EA Berlin über ihre Arbeit gesprochen. Die EA Berlin ist ja eine Struktur in Berlin, die gibt es schon sehr lange. Ihr arbeitet schon sehr lange, sehr kontinuierlich zusammen. Wie lange gibt es euch denn schon und warum gibt es den EA überhaupt hier? Der Berliner Ermittlungsausschuss ist eine Rechtshilfegruppe, die seit über 43 Jahren existiert. Wir verstehen uns als autonome Gruppe, die weder Parteien noch anderen Institutionen sich nahe fühlt und abhängig von denen ist. Die linke Szene mit all ihren außerparlamentarischen Facetten ist unser politisches Zuhause. Wir kümmern uns bei linken Demonstrationen und Aktionen um Festgenommene und vermitteln solidarische Rechtsanwältinnen, damit nicht einfach jemand in U-Haft verschwindet. Wir betreuen Inhaftierte, wenn es trotzdem mal so weit gekommen ist. Und weiterhin beraten wir in unseren Sprechstunden zu allen Fragen rund um Repression. Andere machen ähnliche Arbeit, aber häufiger institutioneller. Wichtiges ist uns und bleibt auch immer, nicht mit Repressionsbehörden zusammenzuarbeiten. Es ist Teil unseres politischen Selbstverständnisses, nicht mit Bullen, Staatsanwälten, Gerichten und Geheimdiensten zusammenzuarbeiten. No way. Wir sind, wie schon gesagt, Teil der autonomen Szene. Aus unserer Geschichte heraus sind wir gegründet aus der autonomen Bewegung, aus Hausbesetzungen und autonomen Frauenprojekten. In der Repressionswelle gegen den Bau der Stadtbahn West in Frankfurt-Main ist der Aufruf Anna und Arthur halt ins Maul entstanden. Darin fußt das Selbstverständnis, nicht mit Ermittlungsbehörden zusammenzuarbeiten. Für uns gilt diese Aussage immer noch. Es gibt keine entlastenden Aussagen, es gibt keine harmlosen Aussagen, es gibt keine banalen Fragen. Aussagen schützen nicht vor weiteren Vorladungen. Es ist eine Frage der Solidarität, nie Mensch zu belasten, egal ob bewusst oder unbewusst. Heute wie damals wird diskutiert, wie weit Aussageverweigerung geht. Stell dir vor, ich habe jetzt eine Demo angemeldet, ich habe ganz viele Plakate aufgehangen, ich habe meine ganzen FreundInnen mobilisiert. Ich stelle fest, ich brauche eure Hilfe. Wie funktioniert das, eine Demo bei euch anzumelden? Was sind so die Fehler, die die Leute meistens machen, wenn sie auf euch zukommen? Und wie macht man es euch leicht? Damit wir unsere Arbeit machen können, ist es wichtig, vorzeitig über kommende Demonstrationen von den Organisatorinnen informiert zu werden. Also kommt rechtzeitig vorbei, wenn ihr anfangt, in die Planung einzusteigen. Dann kommt einfach in unsere Sprechstunde und wir reden drüber, was gemacht werden kann. Bringt am besten eine Kontakttelefonnummer mit der wir euch während der Demo erreichen können und auch nachher. Es ist für uns sehr wichtig, überlegt euch, wie könnt ihr auch euch im Nachhinein um die Betroffenen kümmern, wenn es zur Repression gekommen ist. Dazu gehört es auch, dass ihr Menschen habt, die eventuell zum Knast gehen oder zur GESA und die Leute damit abholen, wenn sie von unseren AnwältInnen da rausgeholt wurden oder einfach nach einer ganz normalen ED-Behandlung rausgelassen werden. Wir können euch halt mit Rat und Tat an der Stelle unterstützen, an der Stelle, wie sowas organisiert werden kann. Und wenn ihr ganz einfach eine spontane Versammlung macht, eine spontane Aktion, dann werden wir auch immer einen Weg finden, euch am besten zu unterstützen. Und für wen seid ihr da? Wer kann auf euch zukommen? Von der LL-Demo bis zu Silvester zum Knast, das ist unser Jahr. Grundsätzlich sind wir für fast jeden Spaß zu haben. Und das hat sich seit der Gründung nicht verändert. Wir bleiben antifaschistisch, spektrums- und themenübergreifend. Egal ob kleine oder große Aktionen, von Kleingruppe bis zum Gipfelprotest. Demos betreuen, AnwältInnen organisieren, die Gruppen beraten, das klingt nach super viel Arbeit. Vor allem, wenn man das kontinuierlich macht. Warum macht ihr das? Repression kann einschüchtern und deshalb wird es auch vom Staat gemacht. Wir als Anti-Rep-Gruppe möchten Menschen unterstützen, aktiv zu sein und zu bleiben. Nie Mensch soll mit Repression allein sein. Wir finden solidarische Bezugsgruppen toll. Wir wollen, dass Aktivisten gute solidarische Anwältinnen bekommen. Menschen sollen gestärkt und unterstützt vor Gericht sein. Ein Teil davon ist auch unsere Erreichbarkeit, die signalisiert, wir sind für euch da. Du hast vorhin gesagt, der EA Berlin ist jetzt 43 Jahre alt. Damals war ja die Demo-Realität sicherlich eine ganz andere, als sie es heute ist. Wie würdest du sagen, hat sich die Arbeit des EA in dieser Zeit verändert? Was sind vielleicht jetzt neue Herausforderungen, denen ihr euch stellen müsst, die es vielleicht damals noch gar nicht gab oder die damals gar nicht denkbar waren? Die aktuelle Repressionsentwicklung ist bundesweit. Häufig werden Haftrichtervorführungen angedroht, Bullengewalt gibt es immer wieder, Vorverurteilung von Protesten durch Politik und Presse, Vorkontrollen bei Demos, Verbot von Protesten und die Verschärfung der Polizeigesetze in den Bundesländern und im Bund. Das ist so, was sich ständig ändert. Es kommt zu mehr Eingriffsbefugnissen und es werden neue Methoden genutzt wie Bodycams oder Taser. Gewahrsamsverlängerung und Präventionshaft werden verhängt. Die Ausweitung der Voraussetzungen, unter denen Polizeigewalt legal ist, verschiebt sich immer weiter, sodass konkrete Gefahr, die eine Voraussetzung war, jetzt schon durch drohende Gefahr ersetzt wurde. Eine Folge sind dadurch mehr Verbote von Versammlungen und die Polizei wird ermächtigt, früher Gewalt nach ihrer Erfahrung und Einschätzung auszuüben. Darüber hinaus gibt es Strafrechtsverschärfungen in Bezug auf Kriminalisierung sowohl von Versammlungen und Aktionen. Da gibt es Veränderungen im Paragraph 113, Widerstand und Angriff auf Verstreckungsbeamte. Kriminalisierung von politischen Gruppen und Medien, wie zum Beispiel das Verbot von links unten in die Media oder auch die Verschärfung der kriminellen Vereinigung. Dazu haben wir ein Interview mit solidarischen Anwältinnen auf unserer Homepage veröffentlicht. Also kann Mensch sagen, dass es eine Verschärfung von präventiven und repressiven staatlichen Mitteln gegen linksradikale Strukturen gibt. Und nochmal zur Erinnerung, bei dieser Entwicklung ist es wichtig, Betroffene solidarisch zu unterstützen. Dabei ist gerade die Antirepressionsarbeit eines der wenigen Mittel neben einem Unterstützerinnenkreis und emotionaler Unterstützung, das den Betroffenen hilft. Eine Linke ist immer nur so stark wie ihre Antirepressionsarbeit. Berlin ist ja eine sehr große Stadt mit sehr vielen mehr oder weniger aktiven linksradikalen Menschen. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum es den EA gibt, warum vielleicht auch neue Leute auch Repressionsarbeit machen. Wie sieht es denn in anderen Städten aus? Gibt es da auch so Gruppen wie eure, die so kontinuierlich solche Arbeit machen? Es gibt in EAs in vielen Städten. Wir stehen auch in Kontakt mit denen. Unter ermittlungsausschuss.eu findest du eine Auflistung von coolen Gruppen und auch Kontaktadressen. Mal angenommen, Kleinstadt in Ostdeutschland, es gibt kein EA. Was mache ich? Wie baue ich selber so eine Struktur auf? Was sind so Tipps, die ihr geben könnt, vielleicht für eine kurzzeitige Antirepressionsarbeit, aktionsbezogen oder auch für eine längerfristige Struktur, was gut ist zu beachten, wenn ich sowas starten will? Das ist eine Frage, die in so einem Interview nicht einfach zu beantworten ist. Am besten kontaktierst du uns, eine EA in deiner Nähe, eine Ortsgruppe der Roten Hilfe. Geh zu einer Sprechstunde und schau in das Buch Wege durch die Wüste. Da werden dir viele Tipps gegeben. Wie erreicht man euch denn und wie kann man eure Arbeit unterstützen? Die größte Unterstützung ist, bleibt aktiv und organisiert euch. Antirepressionsarbeit kostet natürlich auch Geld. Wir freuen uns immer über Spenden. Wir sammeln Geld auf unserem Soli-Konto und geben es gerne für Soli-Zwecke weiter. Ihr erreicht den EA Berlin unter 030 69 5 × 2 und unter ea-berlin@riseup.net. Infos findet ihr unter ea-berlin.net. Und jetzt hört ihr, passend zum Thema, H.C. Baxter mit Anna, Arthur und all die anderen. Strategie, Analyse, Ausblick und unser Problem mit dem Antifeminismus. Im nachfolgenden Interview geht es um einen Rückblick auf die Gegenproteste am 14.12., als 60 Neonazis zum Thema Recht und Ordnung ausgerechnet in Friedrichshain demonstrieren wollten und wie sie daran gehindert wurden. Für den 14.12. haben Neonazis in Friedrichshain eine Demo mit 500 Teilnehmern angemeldet. Es kamen am Ende aber nur 60. Und die Neonazis konnten auch nur ca. 1000 Meter laufen, weil ganz viele Leute sich ihnen entgegengestellt haben und die Cops dann wegen Unverhältnismäßigkeit die Demo abgesagt haben und die Nazis in die U-Bahn umgeleitet haben. Genau, ich bin jetzt hier mit zwei Personen, die sich antifaschistisch organisieren und wir wollen jetzt einfach ein bisschen darüber sprechen, wie ist der Tag gelaufen, was haben wir gesehen, was haben wir gelernt, was wünschen wir uns fürs nächste Mal. Und freue mich einfach, dass ihr heute da seid. Und genau, vielleicht könnt ihr euch am Anfang einmal kurz vorstellen und so einen persönlichen Eindruck abgeben, wie für euch der 14.12.2024 war. Hi, ich bin Anna und meine Pronomen sind sie, ihr. Ich fand den 14.12. sehr lehrreich, würde ich sagen. Ich finde, wir haben schon richtig viel geschafft und ich hatte auf jeden Fall irgendwie so am Ende so ein richtig gutes Gefühl, als ich nach Hause gegangen bin. Aber ich glaube, da geht auf jeden Fall noch mehr und deswegen glaube ich, ist es auch einfach ein Event, wo man sehr viel von mitnehmen kann. Und deswegen sind wir auch so ein bisschen hier, um jetzt noch ein bisschen drüber zu schnacken. Hattest du ein persönliches Highlight von dem Tag? Mein persönliches Highlight war, als die erste Blockade durchgebrochen ist und klar war, irgendwie da strömen gerade richtig viele Leute auf die Straße und vorher war irgendwie alles voller Gitter und alle waren schon so ein bisschen so, wie kann das hier irgendwie funktionieren? Und als es so diesen ersten Durchbruch gab, das war ein richtig, richtig guter Moment. Ja. Die Blockade an der Boxhagener Straße, also die aus der Boxhagener Straße dann auf die Goethestraße rausgegangen ist, weswegen die Nazis auch am Anfang irgendwie 1,5-2 Stunden gar nicht loslaufen konnten. Ja, ich bin Lisa, ich komme aus Ost-Berlin, meine Pronomen sind sie, ihr. Und ich fand's total spannend an dem Tag zu sehen, wie viele Leute auf der Straße sind. Das haben wir bei uns im Osten eher ein bisschen seltener. Also Friedrichshain ist ja auch Ost-Berlin, aber irgendwie nicht so das richtige Randbezirks Ost-Berlin. Und deswegen war das, glaube ich, so allein ein Highlight zu sehen, krass, so viele Leute gibt's, die sind jetzt alle da, wo sind sie sonst? Und alleine das fand ich schon faszinierend, weil man ja immer vorher nicht so richtig weiß, wie viele kommen denn dann letztendlich auch. Genau, jetzt ist für mich so ein bisschen die Frage, so vielleicht könnt ihr einmal für die Leute, die vielleicht auch nicht da waren, beziehungsweise man bekommt ja nicht alles mit, so es waren ja insgesamt 14 Kundgebungen, Mahnwachen, Demonstrationen und Sachen angemeldet. Was gab es denn alles an dem Tag? Was gab es für unterschiedliche Aktionsformen? Was gab es für Gruppen, die involviert waren? Und natürlich die wichtige Frage irgendwie so, was hat gut funktioniert? Was hat sich irgendwie solidarisch ergänzt? Und was hat irgendwie eurer Meinung nach noch gefehlt an dem Tag? Also eine große Frage. Ich würde einfach mal beginnen und Anna ergänzt mich. Also dieser ganze Gegenprotest war auf sehr vielen verschiedenen Schultern verteilt. Es gab super viele Leute, die mitmobilisiert haben aus den unterschiedlichsten Spektren. Entstanden ist die Vernetzung aus feministischen Kontexten, die eingeladen haben. Und das war mega cool, wie viel Anklang das auch gefunden hat. Letztendlich war es schon die ganze Lage relativ unübersichtlich mit den ganzen Kleinstanmeldungen, die es auch gab. Die wohl größte Demo war die von einem queeren Bündnis, Queermanie, die ist am Ostkreuz gestartet. Da haben sich am Anfang super, super viele Leute gesammelt. Und die Demo hielt dann relativ lange, weil die Neonazis, die sich ebenfalls am Ostkreuz sammelten, ewig an ihrem Punkt standen und nicht losliefen. Das lag einerseits daran, dass so viel im Kiez halt auch los war, die Lage relativ unübersichtlich war, aber auch daran, dass sie auf ihren vermeintlichen Lautsprecherwagen, der niemals ankam, warteten. Und dann warteten sie und er kam halt nicht. Sie hatten Boxen für den Laute mitgebracht, die sie dann vor sich hingeschleppt haben. Also das war schon ein sehr interessantes Bild, das so zu sehen. Und während sie warteten, haben die Leute sich halt permanent bewegt von einem Spot zum nächsten, um zu gucken, wo man noch durchbrechen kann und diese Demo verhindern kann. Ja, voll. Und ich glaube, gerade das zeigt auch schon so ein bisschen, was gut gelaufen ist an der Bündnisarbeit, dass es halt so einen Zusammenschluss von super, super vielen verschiedenen Gruppen und auch Einzelpersonen gab, die normalerweise jetzt gar nicht in ihrem Alltag so viel miteinander machen und sich aber für dieses Event einfach zusammengeschlossen haben und gesagt haben, ey, auch wenn wir irgendwie sonst vielleicht Meinungsunterschiede haben, dann haben wir jetzt aber gerade so eine Sache, wo wir alle zusammenstehen können und das hat richtig gut funktioniert. Und dadurch gab es halt, ja, es gab diese große Demo, es gab verschiedene Punkte, wo klar war, hier sind irgendwie Mahnwachen oder einfach Kundgebungen, wo Leute sich sammeln können. Es gab super viel einfach auch von Menschen, die einfach da wohnen, dann die an ihre Balkone irgendwelche Banner gehängt haben, die von aus ihren Fenstern irgendwie laut waren und klar gemacht haben, so, das ist nicht euer Kiez hier, ihr seid hier nicht willkommen. Ja, Leute, die von der Seite gepöbelt haben, irgendwie immer mit der Nazi-Demo mitgelaufen sind und geguckt haben, dass die niemals einfach so schweigend da längs laufen können, sondern dass immer irgendwie von der Seite die Gegenwind bekommen. Und ja, und dadurch gab es irgendwie so gefühlt für jede Person auch irgendwas, wo sie mitmachen konnte, weil es irgendwie auf allen, vielleicht auch Aktionsleveln, so Möglichkeiten gab, sich zu engagieren. Und ich glaube, das war am Ende auch gut, warum dann so viele Leute auf der Straße waren, weil halt dann irgendwie auch Families mit ihren Kids da sein konnten und nicht nur so mega aktive Antifa-Leute. Ja. Ja, voll, das war auch mein Eindruck. Also ich hatte so, es wurden ja irgendwie auch Klopapierrollen auf die Nazis geworfen und Leute sind auf die Route gekommen und haben sie angepöbelt und so. Ja. Und das ist, glaube ich, auch einer der Hauptgründe, warum die Cops dann entschieden haben, dass die Demo nicht weiterlaufen darf, weil sie einfach das nicht halten konnten. Ja, voll. Das nicht garantieren konnten, dass keine Leute dann auf die Nazi-Route kommen. Und das ist ja schon auch erstmal ein Erfolg. Genau. Das haben wir auch gerade noch voll vergessen, dass es natürlich auch Leute gab, die blockiert haben. Genau, und wir haben uns ja jetzt auch so ein bisschen gefragt im Vorfeld, also es war super, dass so viele Leute gekommen sind und ich habe auch so ein bisschen die Theorie, dass es daran lag, dass halt angemeldet wurde erstmal für die Riga-Straße, dass halt viele Leute das Gefühl hatten, so was, nein, direkt vor meiner Haustür, das möchte ich nicht, ich muss was dagegen unternehmen. Was denkt ihr denn, was noch so Gründe sind oder teilt ihr diese Einschätzung, warum Leute da auf die Straße gehen in Friedrichshain? Und aber vielleicht zum Beispiel, als die Demo in Marzahn war ja nur die Hälfte ungefähr der Leute da oder noch weniger, obwohl das halt nicht besonders viel weiter weg ist. Was sind da so die Gründe eurer Meinung nach? Ich glaube, das sind vielfältige Gründe. Also ich glaube, zum einen ist natürlich die Berliner Szene sehr verwöhnt und vieles dreht sich halt in den Kiezen Friedrichshain, Neukölln, Kreuzberg ab und ich glaube, dass man da vielleicht nochmal auch mehr ein Ereignis erwartet, wenn da was ist und dass das halt ein Raum ist, wo auch viele Menschen leben, sich viele Menschen in Räumen auch immer wieder bewegen und dass da, glaube ich, nochmal einen anderen Eventcharakter hat. Leute sind auch schlicht manchmal zu faul, 15 Minuten mit der S-Bahn zu fahren. Ja, auf jeden Fall. Gleichzeitig glaube ich auch, dass es auch Ängste natürlich gibt, dass Leute in Kiezen, die sie nicht so gut kennen, vielleicht ein bisschen mehr Respekt vorhaben. Oder auch Menschen, die betroffen sind von verschiedenen Diskriminierungsformen, auch nochmal ganz anders auf dem Präsentierteller sind in manchen Kiezen. Ne? Also viele antifaschistische Demos sind auch sehr weiß. Und wenn du da im Kiez halt wohnst und auf die Demo gehst, fällt es vielleicht denjenigen welchen auch nochmal mehr auf. Und also es gibt verschiedene Gründe, die ich gehört habe, warum Leute nicht so gerne rausfahren. In erster Linie wäre es natürlich super schön, wenn mindestens ein Viertel derer, die da am Wochenende auf den Straßen waren in Friedrichshain, auch zu anderen Events kommen, dort wo es halt besonders gebraucht auch wird. Ja, ich glaube auch so, dass es oft einfach eine große Unsicherheit gibt, so wie viele Leute sind dann da und ist es irgendwie dann für mich sicher da zu sein und auch alleine so An- und Abreise, so wie, ich glaube schon, dass Sicherheitsthema ein großes Ding ist, aber ich glaube auch, dass so Friedrichshain einfach für ganz viele Leute so mega emotional ist, so was, die kommen hierher, auf keinen Fall und dann gehen irgendwie alle auf die Straße und es wird übelst mobilisiert und gefühlt alle linken Gruppen rennen sofort irgendwie sich gegenseitig die Tür ein und sind so, okay, let's go, was können wir machen? Hier Flyer, hier, keine Ahnung, Insta-Post, keine Ahnung was. Und wenn es halt weiter draußen ist, dann sind alle so, ja, mega wichtig, aber ja, dieses Wochenende habe ich halt keine Zeit. Und es ist halt problematisch. Aber ich hoffe voll, dass so auch diese Vernetzung, die jetzt ja angestoßen wurde, dass die irgendwie auch langfristig irgendwas bringt und dann dazu führt, dass mehr Leute vielleicht irgendwie dann vernetzt sind und wissen so, ey, unsere Genossen da draußen, die brauchen jetzt halt auch, dass wir da hinkommen und wir kennen jetzt da Leute und irgendwie ist es vielleicht dann mehr, ja, mehr Netzwerk ist irgendwie auch immer mehr, dass man sich so verantwortlich fühlt und das wäre ja voll gut für die Zukunft. Ja, was glaubst du denn, was es geben müsste, damit Leute dann auch mehr rausfahren, wenn ihr jetzt sagt, Sicherheit ist ein Thema, also es wurde ja auch neulich dieser Zugtreffpunkt am Ostkreuz vermöbelt, ist selbst im Ring sozusagen schon passiert. Was kann da noch helfen, außer zum Beispiel Zugtreffpunkte? Was fällt euch da ein? Ich glaube tatsächlich, als jemand, die im Osten aktiv ist, dass die Leute hier noch viel zu dolle Bequemlichkeit haben und dass viele auch das gar nicht so kennen, wenn man so krass bedroht ist im Alltag von neonazistischer Straßengewalt. Und also natürlich gibt es auch in Friedrichshain, ne? Ich will das nicht kleinreden, aber ich glaube, dass da vielleicht was zu tun, dass die Motivation vielleicht nicht groß genug ist von vielen. Und das ist halt schade. Andererseits ist auch natürlich cool, dass es Orte gibt, wo man sich zurückziehen kann. Es ist halt, es wäre eigentlich cool, wenn mehr Leute motiviert wären. Kurzum. Ja, und ich glaube schon, dass so einfach eine gute Schutzstruktur voll wichtig ist. Und ich glaube, die ist auch auf jeden Fall nach diesem Ostkreuz-Vorfall, ist es super Thema. Und da wird auch voll dran gearbeitet. Und ja, ich glaube schon auch sich dessen bewusst sein, dass es halt sehr, sehr nah dran schon ganz andere Lebensrealitäten gibt und dass die uns alle was angehen sollten. Und dass wir nicht einfach sagen können so, ah, sehe ich halt nicht, mache ich halt jetzt die Tür zu und gehe halt jetzt irgendwie hier in Friedrichshain auf eine Demo. Das funktioniert halt in Zukunft nicht mehr. Und ich glaube, dass es immer weiter in die Richtung geht, dass alle langsam so checken so, es gibt einen krassen Rechtsruck. Und er kommt überall an und er kommt auch einfach krass in Berlin an und er ist auch schon lange in Berlin. Und wir müssen dagegen was machen, weil wir können nicht einfach die gemütliche Couch-Antifa sein, die irgendwie in Friedrichshain hockt, ab und zu mal auf eine lustige Demo geht und irgendwie eine gute Zeit hat, sondern wir müssen einfach mega solidarisch sein mit anderen irgendwie Orten in Berlin, aber auch irgendwie außerhalb von Berlin, die halt nicht diese krasse irgendwie Grundstruktur schon haben oder diese krasse Power. Also ich glaube, oftmals ist auch so ein Thema, also Antifa wird ja oft mit so einem, wir sind einfach nur gegen Nazis-Ding verbunden. Und ich glaube, gerade jüngste Vernetzungen von Fantifas aus Berlin zeigt halt, dass Antifaschismus auch ein feministisches Thema ist, auch ein antikapitalistisches Thema ist und dass man halt viel mehr da reinstecken kann. Und vielleicht ist auch das einer der Gründe, warum Leute so ein bisschen abgegessen davon sind, dieses jahrelang einfach vorm Gitter stehen und Leute anschreien. Ich verstehe das voll, aber man kann die Leute auch nicht einfach gewähren lassen. Und es ist auch voll wichtig, an anderen Orten mehr Inhalte mit reinzuführen, als einfach nur Nazis raus. Und ich glaube, das probieren gerade ganz viele Leute, ne? Also es gab ja lange auch so Zeiten, wo Leute krass bürgerliche Bündnisse mit so Sozialdemokraten oder so geschlossen haben. Das ist dann natürlich super unattraktiv. Da will man ja nicht hin, ne? Weil ja, also wir wollen uns ja nicht mit Leuten, die quasi das Asylrecht verschärfen, die krasse ArbeiterInnen-Verräter sind und so in eine Reihe stellen und sagen, mit denen machen wir jetzt gemeinsam Sache. Und ich glaube, gerade dieser Turn kommt bei ganz vielen neuen Gruppen auch an und vielleicht ist es was, was Leute auch wieder mehr motivieren kann, auch an andere Orte zu fahren, um eine eigene Position zu beziehen. Genau, also das ist ja auch eine Sache, die ich sehr stark beobachte, ist ja, dass Antifeminismus so ein verbindendes Element von so rechten Bewegungen ist, von Konservativen und von so christlichen FundamentalistInnen. Das hat man jetzt ja auch gesehen, dass eben so Queerfeindlichkeit, Homophobie, das sehr stark vertretene Themen von den jungen Neonazis sind. Also so diese Thesen, es gibt nur zwei Geschlechter, Feminismus statt Weiblichkeit etc. Wie beobachtet ihr das? Und sagt ihr, dass jede feministische Arbeit irgendwie auch antifaschistische Arbeit ist? Oder welchen Turn muss die für euch noch vielleicht haben, damit sie auch antifaschistisch wirken kann? Ja, ich glaube, es ist echt ein großes Problem, dass es so ein krass verbindendes Glied ist, weiß nicht, zwischen dann CDU, CSU, die jetzt sagen so, ja, Selbstbestimmungsgesetz wollen wir auf jeden Fall irgendwie wieder abschaffen und dann soll es auch noch ein Genderverbot geben, Genau, die AfD, die in ihrem neuen Parteiprogramm damit wirbt, dass sie halt sagen, ja, Schwangerschaftsabbrüche werden mega, mega wieder eingeschränkt und können irgendwie nur noch unter ganz schwierigen Bedingungen irgendwie legal sein. Und das ist so alles, das geht so Hand in Hand mit genau dem, was du sagst, dass dann irgendwie so junge Neonazis auf einmal auch voll in diese Kerbe reinschlagen und so sagen so, irgendwie, das ist irgendwie hier die Genderbinarität und Frauen sollen irgendwie zu Hause bleiben und den Haushalt machen und irgendwie eine gute Hausfrau sein und Kinder bekommen und irgendwie diese ganzen, das kommt von überall und es kommt irgendwie von rechtskonservativer, ich sage nicht Mitte, aber rechtskonservativ, irgendwie sehr bürgerlich, sehr dann über AfD-Spektrum, aber noch viel weiter rechts. Und das ist irgendwie was, darüber redet man gar nicht so viel, aber es ist halt mega die Basis, auf der die alle aufbauen. Und ich glaube, es ist super, super gefährlich, wenn das so als kleines Nebenthema abgestempelt wird, weil das ist es halt nicht. Das irgendwie geht die Hälfte der Bevölkerung was an und es geht sehr, sehr viele superaktive Menschen was an und es schränkt einfach so viele Lebensräume ein und ist irgendwie lebensbedrohlich einfach für ganz, ganz viele Menschen in dieser Gesellschaft. Ich glaube, es gibt bei diesen gerade neuen jugendlichen Neonazi-Gruppen zwei sehr verbindende Kernelemente. Das eine ist die sehr starke Queerfeindlichkeit, was man auch gesehen hat an den ganzen Protesten, die sie da organisiert haben, um CSD-Veranstaltungen zu stören, um auch Leute anzugreifen. Also das ist so ein verbindendes Kernelement. Das wird auch sehr stark auf TikTok propagiert. Darüber gewinnen sie ja auch total viel Zustimmung und neue Leute und akquirieren darüber auch Leute. Ja, es ist halt einfach gerade so ein krasser Turn, dass das auch für die so ein Riesending ist. Und gleichzeitig muss man halt auch sagen, das ist ein Thema, was gerade relativ oft vernachlässigt wird, dass Anti-Antifa halt einfach eins der Hauptpunkte sind. Ne? Wenn man sich auswertend auch vom Wochenende in Friedrichshain anguckt, was die Leute motiviert hat, auf diese Neonazi-Demo zu gehen, dann ist es vor allem zu sagen, wir hassen Antifas, wir sind gegen Linke und auch gar nicht genau unbedingt definieren können, was sie damit eigentlich meinen, was es überhaupt für Leute sein sollen. Und man sieht es auch so an dem, was dieses Jahr auch in Berlin passiert ist. Es gab halt unglaublich viele Angriffe, gerade in den Ostberliner Randbezirken auf AntifaschistInnen oder als Leute, die als solches wahrgenommen wurden. Es gab unglaublich viele Angriffe auch und Bedrohungen gegen queere Menschen. Und das ist halt einfach so ein Kernelement, was alle rechten Strukturen gerade extrem verbindet und denen so ein Gemeinschaftsgefühl gibt. Und ich finde es wichtig, dass man diese Themen nicht außer Acht lässt, also beide nicht. Und dass man ja irgendwie gesellschaftlich was schafft, wie auch immer das aussehen mag, dass das halt kein Nebenwiderspruch mehr ist, dieser Antifeminismus. Also es gibt ja auch innerhalb von verschiedenen vermeintlich linken Spektren ganz oft so die Debatte darüber. Ne? Es gibt ja auch super krasse TERFs, die sich auch selber als Feministinnen wahrnehmen und sowas. Also wir haben auch selber eine dicke Diskussion in allen gesellschaftlichen Spektren über das Thema und das finde ich halt super krass, dass es so anschlussfähig, spektrenübergreifend ist und ich glaube, das wurde viel zu lange außer Acht gelassen. Ich finde es auch total krass, dass so oft außer Acht gelassen wird, dass so queere Kämpfe, Kämpfe von irgendwie migrantischen Communities, irgendwie People of Color, die irgendwie schon wirklich super, super lange irgendwie diese Kämpfe vorantreiben und irgendwie super, super viel uns schon erkämpft haben, da wo wir heute stehen, dass dann irgendwie, ja, man sich nicht als heutzutage Antifa hinstellen kann und quasi auf diesen Schultern von diesen ganzen Menschen, die schon so lange dafür gekämpft haben, sich dann hinstellt und sagt, naja, aber also das Wichtigste ist ja, dass wir gegen Nazis einfach nur kämpfen und einfach das alles zu wahrzunehmen, was vorher schon erkämpft wurde und wer das erkämpft hat. Und das waren halt ganz oft, ja, queere Menschen, People of Color. Irgendwie diese ganze Geschichte mit reinzunehmen und die wichtig zu finden und zu sagen, ey, wenn es hier gerade nur darum geht, dass irgendwie wir eine coole Macker-Demo machen, dann läuft irgendwas richtig gewaltig schief und es ist auch einfach nicht nachhaltig für die Zukunft, weil so denken wir halt überhaupt nicht viele Leute mit und so können wir auch nicht gewinnen am Ende. Jetzt sind wir ja schon mittendrin darin gelandet, was so Motivation von diesen sehr jungen Neonazis war, die da auf der Straße waren. Könnt ihr vielleicht was dazu sagen, wie organisiert wurde, wie mobilisiert wurde und was so Leute aus NRW damit zu tun haben? Also es gab ja sehr fördergründig einen AfDler namens Ferhat Zentürk, der irgendwie Stress hatte mit der Antifa in NRW. die haben irgendwie so ein JA-Treffen machen wollen in so einer Pizzeria oder sowas und Leute haben das vorher mitbekommen und haben das blockiert und er ist dann wohl auch noch handgreiflich geworden, was auch noch in der Partei AfD selbst voll den Stress ausgelöst hat. Jedenfalls habe ich das Gefühl, dass der dann gedacht hat, jetzt muss ich mal was gegen die Antifa machen und wo ist die Antifa? In Friedrichshain. Also diese Leute, die das organisiert haben, die hatten einfach überhaupt nichts mit Friedrichshain am Hut. Ich bilde mir ein, die waren wahrscheinlich noch nicht mal in Friedrichshain in ihrem Leben so und haben dann gedacht, wo ist der Hotspot in Berlin? Es hätte auch Konnewitz sein können, ne? Man hätte es nicht so genau wissen können. Und Bundestagsabgeordnete haben die Möglichkeit, dass sie Menschen nach Berlin zu einer Fahrt einladen, dass Menschen nach Berlin kommen können auf Kosten der Bundesmittel, quasi dann verschiedene Besuche machen können, wie in so Museen oder irgendwelchen Staatssachen und dann auch nochmal ins Restaurant gehen, schick und essen und sowas und das bezahlt halt alles der Bund. Und es gab so ein Bundestreffen mit Matthias Helferich, das ist auch so ein Dude halt aus NRW, der quasi für die AfD auf die Liste gestellt wurde für die Wahl, dann in den Bundestag gewählt wurde und dann gab es voll Streit, weil der sich immer das freundliche Gesicht des NS nennt und dann haben die halt gesagt, ist ein bisschen kontrovers, jetzt ist der fraktionslos da, hat aber noch voll gute Connections zur AfD. So, also die reden auch mit dem dort im Bundestag, also der ist jetzt da nicht super abgeschieden und der Typ vom Bundestag hat halt Leute nach Berlin eingeladen und da sind zufällig ganz viele dieser Akteure der Demo aufgetreten, also dieser Ferhat Sentürk war dabei. Dann war auch der Versammlungsleiter der Demo mit dabei, Yannick Giese. Also mehrere Leute, ich will jetzt auch nicht 100 Namen droppen, aber mehrere Leute sind dann halt schon da in Erscheinung getreten, rund um dieses Wochenende, wo dieser Matthias Helferich vom Bundestag eingeladen hatte. Und es liegt relativ nahe, dass sie sich im Rahmen dieser Fahrt, die von Bundesmitteln finanziert wurde, ausgetauscht haben, dass sie das Ding halt hier durchziehen. Und ja, letztendlich sind halt genau diese Akteure aufgetreten und Matthias Helferich war nicht zu sehen und ein anderer AfDler aus Brandenburg, ich nehme mal an, dass sie halt einfach voll Stress bekommen haben, sich da zeigen zu lassen und dass denen das ein bisschen zu viel geworden ist. Ansonsten muss man sagen, die hatten natürlich da auch eine relativ clevere Medienstrategie. Ich glaube, dieser Ferhat Sentürk und auch die anderen sind halt super krasse Selbstdarsteller und die dachten, wie kennt jetzt am besten innerhalb der nächsten 4 Wochen jeder meinen scheiß Namen? Und damit haben sie es ja geschafft, ne? Es gab so viele Medienberichte über deren Namen, über was die so tun. Also die sind einfach super prominent in die Presse gekommen, auch von vor Ort. Und ich glaube, das feiern die auch super. Und ja, das ist natürlich so ein bisschen ein Nachteil an der ganzen Geschichte, dass sie halt dadurch ihr Ziel auch populärer geworden sind, erreicht haben. Aber was ich trotzdem noch irgendwie wichtig finde, da einmal outzupointen, ist, dass diese Vernetzung da in Berlin dazu geführt hat, dass halt sowohl Menschen aus der AfD, aber halt auch sehr irgendwie rechtsextreme Leute, keine Ahnung, die normalerweise jetzt nicht so direkt mit der AfD was am Hut haben, dass die sich dadurch connected haben, weil der dann den kennt, dann war der da, dann hat er das seinem Kumpel erzählt und dadurch gab es halt auf einmal diese krasse Vernetzung zwischen AfD und einfach krass rechtsextremen Gruppen, die dann ja irgendwie auf Social Media dafür geworben haben und es wurde zwar die ganze Zeit gesagt, das ist irgendwie eher so bürgerlich und wir lassen uns jetzt hier nicht in eine Anführungsstriche Zielrichtung drängen, aber sagen wir mal ehrlich, die Leute, die dann da aufgetaucht sind, waren halt nicht irgendwelche so-called bürgerlichen AfD-Heinis, sondern halt ja full-on Neonazis, also. Und die kannten sich ja auch schon von dieser Vernetzung, also teilweise der eine der Versammlungsleiter war ja, wie gesagt, auch schon bei dieser Vernetzung am Start mit diesem bundesmittelfinanzierten Fahrtdings. Ja. Und dadurch kannten die sich schon und der war halt auch schon auf dem Neonazi-Aufmarsch, den es dieses Jahr in Marzahn gab, präsent, hat auch das White-Power-Zeichen gezeigt. Also das sind halt Leute, die aus so einem Mischspektrum kommen. Junge Alternative, neonazistische Jugendgruppen, einfach irgendwelche Rechten, die in der AfD keinen Platz mehr gefunden haben. Und da sind sie alle aufeinander gekommen und man hat es ja dann auch gesehen an der Ordnerstruktur. Die Leute, die da als OrdnerInnen der Demo oder als Ordner, das waren Männer, eingesetzt waren von der Demo, waren halt alles junge Neonazis, ne? Egal wie man es jetzt dreht und wendet, es ist einfach ein Fakt. Dann wäre eigentlich nur noch die letzte Frage, so wenn Leute jetzt zugehört haben, die sich auch mehr antifaschistisch, also feministisch, antifaschistisch oder auch sonst organisieren wollen, was gebt ihr denen für Tipps mit auf den Weg? Ich glaube, dieses Thema geht uns alle was an. Und vielleicht haben nicht alle Leute die Kappas oder, weiß ich nicht, die Energie, sich mega krass politisch zu vernetzen und zu engagieren. Und das finde ich total, also das respektiere ich voll. Aber ich glaube, es fängt halt im Alltag an. Was für Medien konsumiere ich und irgendwie, welchen Menschen gebe ich irgendwie eine Plattform auf Instagram, weil ich die reposte? Oder wie doll gehe ich darauf ein, wenn im Alltag diskriminierende Überfälle passieren in meiner Umgebung? Oder wie doll gehe ich darauf ein, wenn Friends und Family sich irgendwie rassistisch äußern? Also so auf so einer ganz alltäglichen, würde ich mal sagen, niedrigschwelligen Ebene. Wie doll bin ich wirklich, ja, antifaschistisch und feministisch unterwegs und bin auch bereit, mich weiterzubilden und irgendwie zu sagen, okay, dann lese ich halt mal dieses Buch oder dann höre ich jetzt mal diesen Podcast. Und ich glaube, das ist irgendwie so die niedrigste Ebene. Das kann jede Person machen, die jetzt auch uns zuhört. Und ich glaube ansonsten, es gibt überall auch so offene Antifa-Treffs, zu denen man gehen kann, irgendwelche, einmal im Monat irgendwelche Tresenabende, wo man einfach mal hingehen kann und sagen kann, ey, ich habe eigentlich Bock, aber ich weiß gar nicht, wie das hier geht. Eigentlich das Internet sagt einem schon alles. Ich glaube, ganz viel mit Leuten reden und irgendwie das mehr in den Diskurs bringen, weil ich glaube, wir müssen auch dieses Thema als Verantwortung rausholen aus diesem, ja, die Linke ist halt Antifa. Das halt dann, ja, die sind halt jetzt, haben wir irgendwie jetzt hier wieder eine Demo organisiert und so, das ist halt deren Ding. So, nein, das ist nicht deren Ding, so, es ist unser aller Ding, weil wir wohnen irgendwie hier alle und wir wollen alle sicher sein und das sind wir nicht, wenn die Gesellschaft immer weiter nach rechts rückt und es normal ist, dass irgendwelche Nazis durch die Stadt marschieren, so, es geht uns alles an. Ich glaube, es gibt ja viele Formen, die vielleicht auch noch gar nicht mitgedacht werden. Ich glaube auch gerade so im Bereich barrierearmer Zugang zu Veranstaltungen gibt es gerade viele Diskussionen, aber vielleicht noch mangelnde Umsetzungen. Und ich glaube, was halt richtig cool und wichtig ist, ist, alle Menschen zu motivieren, selber auch tätig zu werden. Also egal in welcher Form, egal ob das jetzt was ganz Kleines ist, es muss nicht immer riesengroß sein, aber das ist halt alles kein Konsumangebot. Wir sind halt in der übelst beschissenen Krise und man hört so viele Gespräche von, oh mein Gott, wo gehe ich hin, wenn es immer schlimmer wird, ich will nicht im Knast landen. Und diese Krise muss halt bekämpft werden und wenn wir das halt nicht tun, dann wird es halt noch dunkler ausfallen, als es ohnehin schon ist. Und ich glaube, es wäre echt wichtig, wenn Leute das halt nicht als ein Konsumangebot sehen, da gehe ich mal hin, da gucke ich mal oder so, sondern wenn die selber sich halt organisieren. Es gibt dafür nicht die exakte Regel oder so. Man kann halt sich mit Freundinnen vernetzen und kann natürlich Skillsharing mit anderen machen, die schon existieren, aber es kann jeder Mensch mit 2, 3 anderen, ob das online oder offline ist, schon irgendwas starten. Und sei es in einem Fall, wo Leute vielleicht nicht so beweglich ist, erstmal einen Hashtag zu kreieren oder sei es halt eine Demo zu stemmen mit Hilfe von anderen zusammen. Ich glaube, alle sind hier recht zugänglich und freuen sich auch, wenn Leute Bock haben mitzumachen und wenn es viel, viel mehr Gruppen gibt als ohnehin schon. Ja, voll. Und ich glaube, dass es auch viel Selbstwirksamkeit gibt. Also wenn man was macht und anfängt, sich zu organisieren und anfängt irgendwie, ja, halt irgendwie in Bewegung zu kommen, dann gibt einem das selber auch voll viel, weil so diese erste Hürde von so, ja, ich weiß sowieso zu wenig, ich kann sowieso irgendwie nicht, die blockiert, glaube ich, schon auch ziemlich viele Leute. Ja, und ich kann es auch richtig doll unterstützen, immer wieder zu sagen, dass irgendwie dieses Konstrukt von so, das ist die autonome Antifa, da kommt man sowieso nicht rein, das ist das so nicht gibt und dass es auch so irgendwie durchbrochen werden sollte, weil ich kenne viele Leute, die eigentlich Bock hätten, sich zu vernetzen und sich aber nicht trauen, weil sie einfach denken, kommen da sowieso nicht rein. Und das ist auch, finde ich, voll Teil der Antifa, das mehr zu kommunizieren, dass es irgendwie gewünscht ist, dass Menschen Bock haben mitzumachen und dass Menschen am Start sind und dass es nicht so ein exklusiver, wir sind die Cool Kids Circle ist. Vielleicht noch so ein letzter Satz. Zum Thema Strategie, das finde ich auch nicht schlecht zu sagen. Wenn man schon wenig Ressourcen hat und vielleicht gefangen ist im kapitalistischen Alltag und irgendwie seine Existenz auch erhalten muss, dann ist es trotzdem voll cool, wenn die Ressourcen, die es gibt, vielleicht etwas strategischer gedacht werden. Dass man halt sagt, okay, jetzt sind halt knapp 100 Neonazis in Friedrichshain. Das ist voll wichtig, dass wir da hingehen und dass wir auch mal so eine Art Erfolgserlebnis haben. Aber es ist halt auch super wichtig, Ressourcen dahin zu stecken, wo halt die Kacke so krass am Dampfen ist. Und dass man vielleicht irgendwie ein bisschen mehr strategisch abwägt, okay, wo sind mehr Ressourcen gefragt und wo ist die Soli-Party vielleicht auch schon so voll, dass keiner mehr reinkommt. Ja, ich hoffe einfach sehr, dass es weitergeht und dass es halt Teile von dieser Vernetzung, die jetzt passiert sind oder irgendwie ein paar Gruppen, die irgendwie Bock haben, jetzt weiter was miteinander zu starten, dass die das auch machen und dass diese Kraft, die voll da war und also ich finde es wirklich, es hat mich so auch berührt, diese krasse Bewegung im Kiez zu merken, irgendwie alle waren unterwegs, alle waren da, alle haben irgendwie, waren am Start, haben irgendwie geguckt, geht's allen gut, wo können wir irgendwie was machen, dass dieses Gefühl von so, ey, wir sind doch noch alle da und irgendwie, wir sind echt viele, dass das so mitgenommen werden kann und irgendwie jetzt so einen Push gibt, dass man halt sagt so, yo, und keine Ahnung, Freitag fahren wir nach Köpenick und irgendwie stellen uns da irgendwie den Nazis in den Weg und dann fahren wir irgendwie im Januar nach Riesa zum Parteitag der AfD und stellen uns da den Nazis in den Weg und dass das so ein bisschen mitgenommen wird und raus aus Friedrichshain woanders hingetragen wird. Voll, dass die Nazis auch an den Orten wieder Angst bekommen. Ja, dann danke ich euch vielmals fürs Gespräch und fürs Vorbeikommen und wir sehen uns auf der Straße, würde ich sagen. Ja, vielen Dank. Mehr Infos zu antifaschistischer Organisierung findet ihr unter antifa-berlin.info oder antifa-nordost.org. Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Hallo und willkommen. Nach all diesen hervorragend beschissenen News Ende Januar könnte Mensch den Eindruck bekommen, die Zeit für Satire sei endgültig vorbei. Nun ist es aber so, dass wir erst dann wahrhaftig verloren haben, wenn wir unser Lachen aufgegeben haben. Entsprechend stürzen wir uns einfach ins Getümmel und widmen uns niemand Geringerem als Markus Söder. Die Süddeutsche berichtet über die Rede von Söder beim traditionellen Neujahrsempfang in der Münchner Residenz vor 2000 Gästen. Im Ausland werde er häufiger gefragt, ob Bayern ein eigener Staat sei oder werden wolle. Wir haben das im Kabinett noch nicht abschließend entschieden, witzelte Söder. Ja, okay, früher haben wir darüber gescherzt, dass das eine witzige Idee wäre. Aber wie sagte Olaf Scholz doch? Ich bin die Nebelkerzen leid. Ganz ehrlich, ob ein Staat oder zwei, who cares? Im Grunde genommen sind wir Bayern eine Mischung aus Monarchie und Anarchie, sagte Söder, der von seinen festlich gekleideten Ministerinnen und Ministern umrahmt wurde. Also, bitte was? Und das bayerische Kabinett lebt das auch vor. Ach so, wer kann schon was gegen gelebte Anarchie sagen? Und am Ende muss es selbst in Bayern Anarchie geben. Je früher, desto besser. Das Rolling Stone Magazine fiel uns gleich auf, ob dieser Überschrift. Exklusiver Comic. Charlie Hebdo und die Anarchie vor dem Anschlag. Leider hört es da auch schon auf und nein, nicht wegen einer Bezahlsperre. Es folgte einfach kein weiterer Text, auf den wir hätten Bezug nehmen können, sondern Ausschnitte aus dem erwähnten Comic. Aber das macht nichts, denn die Anarchie hat diesen Monat offenbar die Kontrolle über die Zeitschrift übernommen. Gleich den nächsten Artikel betitelt das Rolling Stone Magazine mit 17. August 1991. Anarchie bei MTV. Mit Smells Like Teen Spirit wurde Indie-Rock zum Mainstream. Okay, super. Dann schauen wir da mal rein. Kurt hasste Mainstream, konstatierte Chris Novoselic. Darum ging es in Smells Like Teen Spirit. Die Konformität der Masse und ihr konformes Denken. Die Ablehnung der Konformität. Ein uranarchistisches Begehren. Und doch wurde das erste Musikvideo der Band gleich zu einem Hit. Der Clip, schnell zusammengestrickt von Regie-Neuling Sam Bayer, war eine subversive Persiflage auf das übliche MTV-Futter. Nirvana spielen in einer Highschool-Sporthalle vor begeisterten Fans. Dazu schwenken hübsche Cheerleader ihre Pompoms. Nur, dass die Mädchen das Wort Anarchie auf ihre Pullover gekritzelt haben, die Kids Pogo tanzen und die Band zum Playback den Mund auf und zuklappt. Das ist eine echt nette Story mit schönen Details. Schade nur, dass Nirvana offensichtlich nie vom situationistischen Konzept der Rekuperation gelesen hatte, mit dem lang und ausführlich beschrieben wird, wie selbst waschechte Rebellion einwandfrei vom System vereinnahmt werden kann und letzten Endes auch wird. Manchmal, wie hier, im Handstreich. Auf dem Lüner Infoblog finden wir einen Beitrag, der so anfängt. Die Koordinierungsstelle Altenarbeit der Stadt Lünen lädt in Zusammenarbeit mit dem Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz Dortmund zu einem besonderen Fachtag ein. Dr. Kostschewa, der bereits mehrfach in Lünen zu Gast war, hat den Ansatz des therapeutischen Gammelns entwickelt, der neue Möglichkeiten für den Umgang mit Menschen mit Demenz aufzeigt. Der Ansatz begeistert uns bereits jetzt. Weiter heißt es dort: Ziel ist es, die Bedürfnisse und Wünsche der Betroffenen in den Mittelpunkt zu stellen. Dieser Ansatz, der seit 2 Jahren erfolgreich erprobt und umgesetzt wird, bietet sowohl für professionelle Pflegekräfte als auch für pflegende Angehörige wertvolle Impulse. Damit erklärt sich auch die Überschrift des Beitrags. Einladung zum Fachtag Therapeutisches Gammeln. Das ist doch Anarchie. Ja, aber macht Spaß und tut gut. Wir freuen uns, dass das klassisch anarchistisch geprägte Vagabundieren und arbeitsfeindliche Rumhängen endlich die Anerkennung findet, die es verdient. Damit sich aber der Kreis wieder schließt, kommen wir zurück zu CDU und AfD. Einen ziemlich ungewöhnlichen Artikel finden wir bei suevpress.de. Der Titel lautet: Belohnung ausgesetzt. 500 Euro. Schmierfink gesucht. Na sowas. Was ist denn passiert? Der BZA-Unternehmer Gerd Russi ist sauer. Stinksauer. Ein Graffiti-Sprüher hat draufgedrückt. An seiner Waschanlage in Pleißweiler im Waidfeld. Oh nein! Oh Schreck! Graffiti! Um Gottes Willen! Neben anderen Sachen hat da jemand ein Anarchiezeichen und Fuck AfD hingesprüht. Zum Glück gibt es aber noch eine detaillierte Aufklärung über den Inhalt der Schmierereien. Das A im Kreis steht für Anarchie. Eines der Zeichen linker Autonomer. Linke? Können wir jetzt nicht wirklich glauben, aber Autonome, ja, das könnte passen. Beim FCK wird bewusst das U an zweiter Position weggelassen. Wie süß. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Warum dieser Artikel? Russi macht keinen Hehl daraus, dass er sich als freier Unternehmer von der grünlastigen Politik in Berlin, der Vorschriften und der Regelungswut massiv gegängelt, schier erdrückt fühlt. Bis es ihm schließlich zu bunt wurde und er seine Stimme erhob. Mit etlichen Großflächenbannern auf seinem Firmengelände gegen die mittlerweile geplatzte Regierungskoalition, dabei im Besonderen die Grünen kritisierte. Ach so, es wurde ihm also zu bunt. Die Gesellschaft etwa? Was Russi neben dem an seinem Eigentum entstandenen Schaden zudem aufregt und als eher abschneidend empfindet, ist, dass er kurz vor der Bundestagswahl und der Landratswahl am 23. Februar als bekennendes CDU-Mitglied mit Anti-AfD-Parolen belegt wird. Oh weh, wie schnell so ein Spruch doch veraltet. Krass. Oder auch nicht. Da wird sich schon jemand was dabei gedacht haben. Und damit sind wir wieder einmal am Ende unseres Podcasts angekommen. Wir hören uns aber diesmal nicht erst im nächsten Monat wieder, sondern schon am 8. Februar im Fischladen. Ihr wisst schon, A-Radio-Party.